wichtige Neuigkeit für alle. Kommen Sie in jedem Falle zur großen Gala und die ist schon morgen. Drum heute schon die Karten sich besorgen. 3 Stunden Zirkusluft für Jung und Alt. Kommen Sie sich schnuppern, gleich bei der Gasanstalt. Zum letzten Mal macht das gescheckte Sparschwein Mu, denn Oggi schlägt mit seinem Riesenhammer zu. 2 Erdnüsse waren drin, die man noch Peanuts nennt. Die Banker meinen damit ja Millionen. Oggi geht und flennt. Auch Vetter Jack zieht nur 2 leere Taschen. Der Kleine liebt den Zirkus so. Er möchte ihn gerne überraschen. Da hat er einen Einfall, einen ganz besonders schlauen. Er wird für Oggi über Nacht einen Zirkus bauen. Am Kostüm scheint's ja wohl nicht zu liegen, sonst wird der Vetter ihn nicht jedes Mal dran kriegen. An eines hat der Kater leider nicht gedacht, sonst hätte er von Anfang an nicht mitgemacht. Dass einer von den beiden Clowns die Possen reißt, der andere aber nicht umsonst der dumme August heißt. Das können wir leicht ändern, denkt sich Oggi. Dreht sich auf dem Absatz rum, lässt Jack allein die Faxen machen, spielt nur noch Publikum. Ich würde sagen, 1-0 für unseren Herrn Dompteur. Begeistert spendet ihm das Publikum Applaus. Was denn? Sogar der Reifensprung durchs Feuer? Na, à la Bonheur. Das heißt so viel wie Donnerwetter. Wenn's auch gefährlich ist, Joey macht sich nichts draus. Das wird zu einer Zugnummer gewiss nicht taugen. Ein Sprung, ein Häufchen Asche und 2 Augen. Der Magier Ushokuspok, der Jungfrauen zersägt, heut in Ermangelung einer solchen kurzerhand erwägt, den Herrn in Reihe 5 dazu zu bringen, in seinen Kasten als Ersatz zu springen. Joey, dem dieser Trick vom Fernsehen her bekannt, ist nicht umsonst flink hin und her gerannt. Man übertreibt nicht, wenn man sagt, die Spannung ist sehr groß. Der Magier Ushokuspok sägt wohlgemut drauf los. Die Zeitung vom Gesicht genommen. Der Künstler am Trapez ist auf der Plattform angekommen. Nachdem er sich ihm wieder zugewendet, hat Oggi seinem Trapezisten Beifall auch gespendet. Jack vor dem ersten Schwung die Hand mit Talkum pudert, so wird verhindert, dass man abrutscht oder sonst wie schludert. Es wechselt nun den Takt, die zirkuseigene Kapelle geht über zu einem flotten Marsch, nahtlos und auf die Schnelle. Glücklich gelandet, wo bleibt der Applaus? Der Herr in Reihe 5 sieht recht gelangweilt aus. Na gut, dann eben gleich den Salto mit dem zähen Griff. Die Talfahrt wird begleitet von einem langgezogenen Pfiff. Bricht sich doch glatt das Genick. Ja, haben denn alle hier gepennt? Er schiebt das Trampolin hin mit Geschick im allerletzten Moment. Empfehlenswert soll es so richtig fetzen, ist es, den Künstler unter Strom zu setzen. Ja, der Effekt ist kolossal. Joey bewundert's jedes Mal. Das findet auch Zirkusdirektor Boto Schmidt, der angelockt vom Lichtschein in die Manege tritt. Was für eine Nummer, damit mache ich Kasse, welch ein Tag! Sie sind vermutlich sein Agent. Hier, unterschreiben Sie doch den Vertrag. So wurde dank Herrn Boto Schmidt der Jack zum Publikumsmagnet und Trapezistenschreck. Und Oggi, immer von dem Vetter mitgenommen, hat jedes Mal eine Tüte Popcorn abbekommen. Was denn? Schon wieder neue Mausefallen erfunden? Heiliger Schreck. Die bringen ja uns Karte noch um unseren Lebenszweck. Oho, da hat sich einer aber schön verkühlt. So wie der aussieht, kann man sich gut vorstellen, wie der arme Kerl sich fühlt. Die Nase zu total verstopft. Man sieht's daran, dass sie nicht tropft. Beim nächsten Nieserflug, na, wie er das wohl fand, der Vetter Jack mitsamt dem Frühstück an die Wand. Beim Geldausgeben dreht er jeden Pfennig dreimal rum, jede Kopeke. Doch jetzt eilt Vetter Jack spornstreichs zur Apotheke und rasch zurück. Zu enden Oggis Qualen mit einer Spritze. Die kann er ihm dann irgendwann bezahlen. Nun hat ja Oggi vor solch Spritzen einen Riesenschiss. Er wird Old Jack beweisen, dass das überhaupt nicht nötig ist. Der nächste Nieser streckt Jackie nicht nieder. Er findet sich dafür im Nachbargarten wieder. Direkt vor Bobbys Fressnapf, wie man sieht. Jack überwindet seinen Appetit und flieht und läuft direkt, so könnte man sagen, ins Verhängnis rein. Die Spritze, die nicht mehr zu gebrauchen war, hat Jack ersetzt durch ein viel größeres, entsprechend teures Exemplar. Das wird er Oggi jetzt verpassen. Pustekuchen, er ist nicht da. Na gut, geht er ihn eben suchen. Na bravo! Diesmal steckt die Spritze gut platziert im bösen Hundevieh. Und Jack, ein wenig äußerlich verändert, besucht zum dritten Mal die Pharmazie. Oggi am Fenster seines Häuschens wartet gespannt auf Jackies Wiederkehr. Das kann nicht sein. Was schleppt er diesmal denn nur für eine Kanone her? Nun gilt es ganz, ganz schnell und gut, sich zu verstecken. Nur wo? Es lauert durch die Kakerlaken ja Verrat an allen Ecken. Es hilft dir alles nichts, mein Schatz. Jetzt bist du dran. Wozu so ein Schnupfen mit einem heftigen Nieser gut sein kann? Die Spritze wechselt ihren Kurs und fliegt zurück zu Jacks Entsetzen. Oggi hatte Glück. Die Spritze fliegt, wie könnte es anders sein, mit Wucht in Bobby und von hinten rein. Der Hund versteht, das muss der Neid ihm lassen. Jack jedes Mal die Spritze anders zu verpassen. Jack, der den Katzenhai mit Oggi, wie uns scheint, verwechselt hat, ist sehr erstaunt und kurz darauf total und völlig platt. Was denkst du dir denn dabei? Das hat wenig Zweck. Die Stehlampe ist nicht so gut geeignet als Versteck. Da kommt der Jack, anscheinend mit einer Reservespritze. Und Oggi denkt, wenn ich die Nase wegschmeiß, nehme ich dem Ganzen wahrscheinlich die Spitze. Der Zufall will's, dass Bob in diesem Augenblick gerade niest. Es kam bei ihm vom kalten Eis, was ganz natürlich ist. Der Herr Gevatter hat das falsch verstanden, weshalb die Zuschauer ihn an der Hauswand wiederfanden. Man hatte es erwartet. Und nun ist es so gekommen. Der Vetter Jack hat Oggis Schnupfen übernommen. Umsonst die Angst bei ihm vor einer Spritze. Ein Zäpfchen? Und so ein Riesending? Ich glaube, du machst Witze. Ich bin doch längst gesund. Was hat das jetzt für einen Sinn? Pass auf, ich zeige dir sofort, wie fit ich bin. Fernsehen gucken, dabei stricken, hin und wieder ein bisschen nicken. Das ist der beiden Kater ausgesprochenes Pläsier. Ich glaube, eben hat jemand geklingelt. Sei doch so lieb und geh mal an die Tür. Wenn der nicht will, dann der mit seinen Mucken. Ich mach den Kasten aus, soll der doch sonst was gucken. Was wie ein Wirbelwind den Vetter niederstreckt, ist Oggis Schwester Monika, die nicht so schnell erschreckt. 2 Jahre haben sich die beiden nicht gesehen. Da sieht man's wieder. So schnell kann die Zeit vergehen. Der Vetter Jack von Amors Pfeil getroffen, macht ein Gesicht, als wäre er besoffen. Dann langsam dämmert's ihm, es hält sich auf die Miene. Als Oggis Schwester ist die Miezi ja seine Cousine. Jetzt tu mal nicht so schüchtern, kommt, macht euch bekannt. Ich mein, ihr beiden seid ja schließlich doch verwandt. Dann bringt mit sprudelnder Beredsamkeit Oggi ein wenig Licht ins Dunkel der Vergangenheit. Wofür, und das weiß heutzutage jedes Kind, besonders Dias, äußerst nützlich sind. Thank you. Die Nacht vergeht, der Tag beginnt. Oggi erzählt noch immer, wie es war als Kind. Old Jack heuchelt schon lange kein Interesse mehr. Cousine Monika dagegen guckt er gerne hinterher. Die gleitet an den Kühlschrank, trinkt 3 Schlucke Milch, tut harmlos, aber hat längst im Visier den alten Knilch. Der fiebert einer Aufforderung entgegen. Und als die kommt, sagt er sich, nur nicht lange überlegen. Grillwürste, festgehalten für die Ewigkeit. Oggi kann sich nicht trennen von der guten alten Zeit. Hier müssen irgendwo noch ein paar Rollschuh sein. Die Kakerlaken-Stinker sauen mir die nicht ein. Das müsste gehen. Passt, wackelt und hat Luft. Naja, die sind antik und nicht so ausgebufft wie Monikas Inliner-Rollerblades. Na bitteschön, wer sagt's denn? Vorwärts geht's. Es fragt sich nur, ob ich das Anhalten schnell lerne. Bei jedem Sturz, denke ich mir, sehe ich Sterne. Wachtmeister Griesgram, der hier Streife steht, Jack ganz bestimmt nicht aus dem Wege geht. Die Polizei, dein Freund und Helfer, so wie der guckt, gibt's gleich ein schreckliches Gebelfer. Öl unterm Rollschuh relativ gefährlich ist. Die schöne Uniform von Griesgram kriegt einen Riss. Es gibt solch Mädchen, tun so, als ob sie nichts sehen, wenn die, die Pech hatten, um etwas Mitleid flehen. Egal ob Hochseilakt, Abschwung vom Reck, Monika meistert es. Ich denke, sie interessiert das einen Dreck, was Jack da jammert oder stammelt und davon redet, dass er erst mal Kräfte sammelt. Oggi ist stolz auf seine sportliche Cousine. Versteckte Angst verfinstert Jackies Miene. Ihm schwant, er muss wie Monika darunter springen, will er es bei ihr ein Stückchen weiterbringen. Kaum ist das Mädel unten, schnellt es schon zurück. Das macht das Gummiband trotzdem ein Meisterstück. Kaum das Zuhause sie angekommen, wird angeguckt, was Moni aufgenommen. Als sich das Duo rückwärts wendet, sieht es, die Stippvisite ist beendet. Oggi nimmt Abschied von der so sportiven Süßen. Vergiss mir ja nicht, Tante Mi zu grüßen. Auch Jackie wird, wer hätte das gedacht, von Moni mit einem Gunstbeweis bedacht. Man kann nie wissen, denkt sie, als sie Jackie küsst. Kater bleibt Kater, auch wenn er keine Sportskanone ist.